HR2 Kultur. Hörspiel. Gestern jährte sich Albert Camus Todestag zum 60. Mal. Er starb am 4. Januar 1960 bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Villeblevin in Frankreich. Camus saß auf dem Beifahrersitz, den Wagen selbst steuerte Michel Gallimard, der Neffe seines Verlegers. Seinem Tod wohnt eine absurde Schicksalhaftigkeit inne, denn ursprünglich hatte er mit dem Zug fahren wollen. Erst Gallimard hatte ihn zu der Autofahrt überredet. Ohnehin war es nicht die erste absurde Wendung in seinem Leben. Albert, der Sohn einer fast taubstummen, analphabetischen Mutter, hatte seinem Leben in der Sprache einen Sinn abgerungen. Das Absurde ist der Zusammenprall des menschlichen Rufes mit dem unbegreiflichen Schweigen der Welt, so beschrieb es Camus. In ihrer Camus-Biografie nannte Iris Radisch seinen Tod das größte Paradoxon seines Lebens. Als er schließlich das Haus in Lourmarin in der Provence bezogen, Paris hinter sich gelassen und die Einfachheit gefunden hatte, nach der er sich sehnte, als es ihm schließlich gelungen ist, seinen Stil so zu verwandeln, dass er die wortlose und stille Welt seiner Mutter wieder auferstehen lassen kann, stirbt er. Er stirbt buchstäblich in den Augenblick, in dem alles beginnen könnte, schreibt Radisch. Heute hören Sie den Hörspielklassiker »Der Fremde« nach dem Roman, mit dem Camus' literarische Laufbahn begonnen hatte. Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht. Aus dem Heim erhielt ich ein Telegramm. Mutter verschieden, Beisetzung morgen, vorzügliche Hochachtung. Das besagt nichts, vielleicht war es gestern. Wie sonst habe ich im Restaurant bei Celeste gegessen. Sie hatten großes Mitleid mit mir und Celeste sagte, man hat nur eine Mutter. Als ich dann ging, begleiteten mich alle bis zur Tür. Ich hatte meinen Chef um 2 Tage Urlaub gebeten. Bei diesem Ereignis konnte er mir nicht abschlagen. Aber zufrieden sah er nicht aus, so dass ich sogar zu ihm sagte, meine Schuld ist es nicht. Darauf hat er nicht geantwortet. Und dann kam mir der Gedanke, dass ich das besser nicht gesagt hätte, denn ich brauchte mich wirklich nicht zu entschuldigen. Er hätte mir kondolieren müssen, aber das tut er sicher erst übermorgen, wenn er mich in Trauer sieht. Augenblicklich ist es fast noch so, als wäre Mama nicht tot. Nach der Beerdigung aber wird die Sache in Ordnung kommen und alles wird offizieller aussehen. Das Altersheim ist in Marengo, 40 Kilometer von Algier. Ich habe den Autobus um 2 Uhr genommen. Es war sehr warm. Das Heim liegt 2 Kilometer vom Dorf entfernt. Ich habe den Weg dorthin zu Fuß gemacht. Ich wollte Mama sofort sehen, aber der Pförtner sagte, ich müsste erst zum Heimleiter. Vor 3 Jahren ist Frau Merceau ins Heim gekommen. Sie waren ja ihre einzige Stütze. Ja, sehen Sie, leider war es mir unmöglich, dass ich... Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen, mein liebes Kind. Ich habe die Akten Ihrer Mutter gelesen. Sie konnten nicht für Sie sorgen. Sie brauchte eine Pflegerin. Ihr Gehalt ist bescheiden. Und alles in allem war sie hier schon besser aufgehoben. Ja, Herr Direktor. Sie hatte hier Freunde, gleichaltrige Menschen. Mit ihnen konnte sie Interessen teilen, die aus einer anderen Zeit stammen. Sie sind jung und sie hat sich sicher bei ihnen gelangweilt. Das stimmte. Als Mama noch zu Hause war, verbrachte sie ihre Zeit damit, schweigend meinen Bewegungen mit den Blicken zu folgen. In den ersten Tagen im Heim weinte sie oft. Gewohnheitssache. Ein paar Monate später hätte sie geweint, wenn man sie aus dem Heim geholt hätte. Auch das wieder Gewohnheitssache. Eigentlich bin ich deswegen im letzten Jahr kaum noch zu ihr gegangen. Und dann auch, weil mich das jedes Mal einen Sonntag kostete. Ganz abgesehen von der Rennerei nach dem Autobus, dem Lösen der Fahrkarten und der zweistündigen Fahrt. Vermutlich wollen Sie Ihre Mutter noch einmal sehen. Kommen Sie! Wir haben sie in unsere kleine Totenhalle gebracht, damit die anderen sich nicht aufregen. Wenn ein Heiminsasse stirbt, sind die anderen 2 bis 3 Tage lang nervös, nicht wahr? Und das erschwert die Arbeit. So, Herr Merceau, ich lasse Sie jetzt allein. Ich stehe Ihnen mein Büro zur Verfügung. Die Beerdigung findet grundsätzlich morgens um 10 Uhr statt. So können Sie die Nacht über bei der Verstorbenen wachen. Ja, Herr Direktor. Noch eins. Ihre Mutter hat ihren Gefährtinnen gegenüber anscheinend oft den Wunsch geäußert, christlich beerdigt zu werden. Ich habe das Notwendige veranlasst. Aber ich wollte Sie doch davon in Kenntnis setzen. Ja, danke. Ich habe mich bei ihm bedankt. Wenn Mama auch nicht gottlos war, so hatte sie sich zu ihren Lebzeiten doch nie viel um Religion gekümmert. Ich trat ein. Es war eine sehr helle, gekalkte und mit einem Glasdach versehene Halle. In ihr standen Stühle und x-förmige Böcke. Auf zwei dieser Böcke stand in der Mitte ein geschlossener Sarg. Man sah glänzende, kaum eingedrehte Schrauben sich von den nussbraunen Brettern abheben. Der Pförtner kam gelaufen. Man hat den Sarg geschlossen, aber ich schraube ihn gleich auf, damit Sie sie sehen können. Ja, das heißt... Wollen Sie nicht? Nein. Warum? Ich weiß nicht. Ja, kann ich verstehen. Der Raum war voll von schönem Spätnachmittagslicht. Zwei Hummeln summten gegen das Glasdach. Ich fühlte, wie mich der Schlaf überkam. Sind Sie schon lange hier? 5 Jahre. Ich habe es mir nicht träumen lassen, dass ich einmal als Pförtner dieses Heimes hier enden würde. Ich bin jetzt 64. Sie sind also nicht von hier? Ich komme aus Paris. Tja, Paris. 3, oft sogar 4 Tage bleibt man dort mit den Toten zusammen. Hier hat man keine Zeit. Besonders in dieser Ebene ist es so heiß, dass man sich noch nicht mit dem Gedanken an den Toten vertraut gemacht hat. Und schon muss man hinter dem Sarg herlaufen. Das Essen gibt's im Speisesaal. Ja, danke, ich habe keinen Hunger. Soll ich Ihnen eine Tasse Kaffee bringen? Das wird Ihnen gut tun. Ja, wenn's geht mit Milch. Einen Augenblick später kam er mit einem Tablett zurück. Ich hatte Lust zu rauchen. Aber ich zögerte, weil ich nicht wusste, ob ich das in Mamas Gegenwart tun durfte. Ich überlegte und sagte mir, dass es nichts zu bedeuten hätte. Ich bot dem Pförtner eine Zigarette an und wir rauchten. Die Freunde Ihrer Frau Mutter werden bald kommen und bei ihr wachen. Sagen Sie bitte, kann man nicht einige Lampen ausschalten? Das grelle Licht auf den weißen Wänden, das macht mich ganz müde. Es ist leider nicht möglich. Die Anlage ist nun mal so eingerichtet. Entweder alle Lampen oder keine. Dann war ich wirklich ein wenig eingenickt. Inzwischen waren die Freunde von Mama gekommen. Wir haben alle Kaffee getrunken, den der Pförtner reichte. Was dann kam, weiß ich nicht mehr. Ich schlief wohl wieder ein. Dann wurde einer der Greise wach und fing furchtbar an zu husten. Er spuckte in ein großes kariertes Taschentuch und es klang jedes Mal, als risse er sich den Auswurf aus der Lunge. Der Pförtner sagte, sie müssten jetzt gehen. Sie standen auf. Die unbequeme Nachtwache hatte ihre Gesichter grau gefärbt. Als sie die Halle verließen, reichte mir jeder zu meinem Staunen die Hand, als hätte diese Nacht, in der wir kein Wort miteinander sprachen, unsere Bekanntschaft vertieft. Ein schöner Tag bereitete sich draußen vor. Über den Hügeln, die Marengot vom Meere trennen, war der Himmel voll roten Lichtes. Der Wind brachte Salzgeruch nach hier. Schon lange war ich nicht mehr auf dem Lande gewesen, und ich fühlte, mit welcher Freude ich spazieren gegangen wäre, wäre das mit Mama nicht geschehen. Ich dachte an meine Kollegen im Büro. Jetzt standen sie auf, um an die Arbeit zu gehen. Für mich war das immer die schwerste Stunde. Ich dachte noch ein wenig an diese Dinge. Dann aber lenkte mich eine Glocke ab. Der Heimleiter kam über den Hof. Guten Morgen. Ich werde selbst an dem Begräbnis teilnehmen. Ich danke Ihnen. Die Leute vom Beerdigungsinstitut sind eben gekommen. Wollen Sie Ihre Mutter noch ein letztes Mal sehen? Nein. Dann werde ich Anweisung geben, den Sarg zu schließen. Außer Ihnen und mir wird diesmal noch Monsieur Perez dem Sarge folgen. Die anderen Heiminsassen nehmen grundsätzlich an keiner Beerdigung teil. Ich habe Ihnen immer nur die Totenwache gestattet. Sie verstehen, das ist eine Frage der Menschlichkeit. Ich verstehe. Monsieur Perez dagegen war mit Ihrer Mutter befreundet. Man nannte ihn scherzhafterweise den Bräutigam. Jedenfalls ist ihm der Tod von Frau Meursault sehr nahe gegangen. Wir machten uns auf den Weg. Der Pfarrer ging voran, dann kam der Wagen, um ihn die vier Männer und hinter ihm der Heimleiter, ich und der Perez. Der Himmel war schon voll Sonne. Er begann auf der Erde zu lasten und schnell nahm die Hitze zu. Ich schwitzte in meinen dunklen Anzug. Ich betrachtete die Landschaft um mich herum. Durch die Zypressenreihen, die nach den Hügeln in der Nähe des Himmels führten, diese rötliche und grüne Erde, diese wenigen Häuser, die sich so deutlich abhoben, begriff ich Mama. Der Abend in dieser Gegend musste gleichsam melancholische Rast sein. Heute ließ die wilde Sonne die Landschaft zittern, machte sie unmenschlich und niederdrückend. Alles, die Sonne, der Geruch des Wagens nach Leder und Pferdemist, der des Lachs und des Weihrauchs, die Müdigkeit nach einer schlaflosen Nacht, trübten mir Blick und Gedanken. Und dann lief alles derart überstürzt, sicher und natürlich ab, dass ich mich an nichts mehr erinnere. Nur noch ein paar Bilder dieses Tages sind mir gegenwärtig. Zum Beispiel Perez' Gesicht, als er uns zum letzten Mal in der Nähe des Dorfes einholte. Dicke Tränen der Erschöpfung und des Kummers rollten ihm über die Backen. Und dann die Kirche und die Dörfler auf den Bürgersteigen. Die roten Geranien auf den Gräbern des Friedhofs. Perez' Ohnmacht. Die blutrote Erde, die auf Mamas Sarg polterte. Und dann wieder Leute, Stimmen, das Dorf. Das Warten vor einem Café. Das dauernde Brummen des Motors. Und meine Freude, als der Autobus in das Lichternest Algier einfuhr und ich daran dachte, dass ich gleich zu Bett gehen und 12 Stunden schlafen würde. Tag, Emmanuel. Und Tag, Jean. Ich habe gestern im Büro gehört, dass deine Mutter gestorben ist. Herzliches Beileid. Der Chef war böse. Ich hatte ganz vergessen, dass heute Samstag ist. So habe ich 4 freie Tage. Aber es ist ja nicht meine Schuld, wenn Mama gestern und nicht heute beerdigt wurde. Ist es schlimm für dich? Im Grunde hat sich nichts geändert. Na ja, schließlich warte ich ja schon eine ganze Zeit nicht mehr zusammen. Ja. Sieh mal da drüben auf der Boje. Ah, ist ja die Maria. Du warst ja mal ganz schön hinter ihr her damals, als sie bei uns war als Ständetypistin. Ach was. Ist doch nie was draus geworden. Mach's gut. Bis Montag. Guten Tag, Maria. Ist bei Ihnen noch Platz auf der Boje? Lucy, Meursault. Warten Sie, ich komme lieber zu Ihnen ins Wasser. Das ist einfacher. Haben wir uns lange nicht gesehen? Was machen Sie jetzt eigentlich? Ich schwimme. Oh. Na, warten Sie! Halt, halt! So, wer wird denn ausreißen? Holen Sie mich doch ein! So? Und nun? Nichts. Kommen Sie mit mir ins Kino nachher? Ich wollte mir einen Film mit Fernandel ansehen. Also, gut. Als wir angezogen waren, war sie sehr erstaunt, dass ich eine schwarze Krawatte trug. Sind Sie in Trauer? Ja. Mama ist gestorben. Erst kürzlich? Ja. Am Abend hatte Maria alles vergessen. Der Film war stellenweise ganz lustig, aber sonst dumm und albern. Gegen Ende der Vorstellung küsste ich sie Aber es war nichts Ordentliches. Hinterher sind wir zu mir gegangen. Heute habe ich im Büro viel gearbeitet. Der Chef war liebenswürdig und rücksichtsvoll zu mir. Ich fühlte mich zufrieden. Nach Büroschluss ging ich gleich nach Hause, weil ich mir zum Abendbrot Bratkartoffeln machen wollte. Auf der Treppe traf ich Raymond Santès, meinen Flurnachbar. Ja, war so. Abend, Herr Santès. Heiß heute was? Immer das Gleiche. Kommen Sie doch noch auf den Sprung zu mir. Ich habe Blutwurst und Wein. Essen wir zusammen etwas. Gut. Was haben Sie denn mit Ihrer Hand gemacht? Ich hatte eine kleine Schlägerei. Ja, also bösartig bin ich nicht, aber sehr lebhaft. Der Kerl sagte zu mir, komm runter von der Elektrischen, wenn du Courage hast. Und ich antwortete ihm Hals-Maul. Und dann sagte er, ich hätte keinen Mumm in den Knochen. Dann bin ich ausgestiegen und habe zu ihm gesagt, jetzt aber Schluss oder du stehst im Hemd da. Er antwortete, gib nicht so an. Da habe ich ihm eine verpasst. Er fiel auf die Erde. Ich wollte ihn aufheben, aber er trat wie wild um sich. Da habe ich ihn eine mit dem Knie und zwei Kinnhaken verpasst. Na, essen Sie ruhig schon. Stört Sie doch nicht, wenn ich mir mal den Verband erneuere. Ich möchte mal wissen, woher man dauernd so dreckig wird. Ja, es ist schlimm. Sie sehen ja wohl, dass ich nicht angefangen habe mit dem Kerl. Er hat mich beleidigt. Ja, scheint mir ganz so. Na klar, Mösso, ich wusste, dass Sie die Dinge richtig sehen. Darum wollte ich Sie um einen Rat bitten. Sie sind einfach ein ordentlicher Kerl. Sie können mir helfen. Ich würde immer Ihr Freund sein. Ne? Ist gut, ne? Mhm. Ja gut, ich kannte eine Frau. Also besser gesagt, sie war sozusagen meine Geliebte. Der Kerl, mit dem ich die Schlägerei hatte, war der Bruder von ihr. Nun ja, ich habe sie ausgehalten, Sie verstehen. Also ich weiß ja, was man hier über mich spricht. Im Viertel wird erzählt, Santès lebe von Frauen. Fragt man ihn nach seinem Beruf, dann sagt er Magazinverwalter. Im Allgemeinen ist er wenig beliebt, aber er spricht oft mit mir und was er sagt, ist immer interessant. Ich brauche mir wirklich keine Vorwürfe zu machen. Also 300 Franc Miete, 600 Franc für Essen und Trinken, dann und wann mal ein paar Strümpfe, das macht 1000 Franc. Und die Gnädige tat keinen Schlag, verstehen Sie? Sie sagte nur immer, sie käme nicht aus mit dem Geld, aber arbeiten wollte sie nicht. Auf diese Weise bin ich dann dahinter gekommen, dass sie mich betrog. Ja, bitte bedienen Sie sich mir so. Ja, danke, ich nehme schon. Ja, bis dahin habe ich sie nicht geschlagen, also sie bekam schon mal einen Klaps, aber sozusagen in aller Liebe. Sie heulte dann ein bisschen und ich machte die Fensterläden zu und es endete wie immer. Aber dieses Mal hat's geschnappt. Ich habe ihr ins Gesicht gesagt, dass sie mit ihrem Dings immer Spaß haben wollte. Ja, eine Zigarette? Ja. Und was soll ich dabei? Ja, aber deswegen will ich ja ihren Rat. Die muss doch ganz anders rangekriegt werden. Ich habe ja das Weib immer noch in den Knochen. Das weiß ich auch ganz genau. Deshalb trampelt sie ja auf mir herum. Er beschäftigte sich zwischendurch immer wieder mit seinem Verband, der nicht recht zu halten schien. Ich hatte fast einen Liter Wein getrunken und mir glühte der Kopf. Die letzten Straßenbahnen fuhren vorbei und nahmen die jetzt fernen Geräusche der Vorstadt mit sich. Ich muss Sie aber erst mal fragen, was Sie über die Geschichte denken. Oh, nichts. Aber sie ist ganz interessant. Na, glauben Sie auch, dass sie mich betrügt? Scheint mir ganz so. Na also, was würden Sie an meiner Stelle tun? Das kann man natürlich nicht so ohne weiteres sagen. Aber verstehen kann ich schon, dass Sie Ihren Denkzettel verpassen wollen. Nehmen Sie doch einen Schluck. Ja, danke. Ich will Ihnen mal erzählen, was ich mir gedacht habe. Ich werde ihr einen Brief schreiben, voller harter Sachen und so. Aber gleichzeitig muss er so sein, dass ihr Verhalten ihr leid tut, verstehen Sie? Und wenn sie dann zurückkommt, gehe ich mit ihr ins Bett. Und gerade im schönsten Augenblick werde ich ihr ins Gesicht spucken und sie rausschmeißen. Ne? Ich glaube, das würde sie treffen. Das siehst du. Nur traue ich mich nicht, den Brief zu schreiben, verstehst du? Ich habe nicht so die richtigen Worte. Vielleicht kannst du ihn aufsetzen. Würde es dir was ausmachen, wenn du ihn mir gleich schreibst? Nein, nicht unbedingt. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass er mich duzte. Es fiel mir erst auf, als er fortfuhr. Jetzt bist du mein richtiger Freund. Er wiederholte diese Worte. Jetzt bist du mein richtiger Freund. Und ich antwortete ja. Dass ich nun sein Freund war, war mir ganz einerlei. Er aber schien großen Wert darauf zu legen. Als er mir den Namen der Frau nannte, sah ich, dass es sich um eine Maurin handelte. Ich habe dann den Brief geschrieben. Wie schnell die Zeit vergeht. Nur lass den Kopf nicht hängen. Wieso? Naja, ich habe vom Tod deiner Mutter gehört. Damit musstest du ja schon immer rechnen, ne? Ich hatte den Brief aufs Geratewohl abgefasst, aber mir dabei doch alle Mühe gegeben, Raymond zufriedenzustellen, weil ich keinen Grund hatte, es nicht zu tun. Er war vollkommen zufrieden. Er schüttelte mir die Hand. Männer verstehen sich immer, was? Gute Nacht, alter Junge. Gute Nacht. Ich habe die ganze Woche tüchtig gearbeitet. Gestern war Samstag und Maria kam, wie verabredet. Ich hatte große Sehnsucht nach ihr. Wir sind mit dem Autobus an den Strand gefahren zum Schwimmen. Maria lehrte mich ein Spiel. Sieh mal, du musst den Schaum von den Wellen trinken und dich auf den Rücken legen und den Schaum gegen den Himmel pusten. Bald war mir der Mund von der Bitterkeit des Salzes verbrannt. Als wir uns am Strande wieder anzogen, sah mich Maria mit ihren glänzenden Augen an. Ich habe sie geküsst. Von da ab haben wir nicht mehr gesprochen. Ich drückte sie an mich und wir hatten es beide sehr eilig, einen Autobus zu erreichen. Heute Morgen blieb Maria. Ist das komisch? Ja. Und der Hund hat vollkommen die gebeugte Haltung des alten Salamano angenommen, indem er Schnauze und Hals nach vorn streckt. Sie sehen aus, als wären sie eine Rasse. Und doch können sie einander nicht ausstehen. Jean! Liebst du mich? Ich weiß es nicht. Aber das spielt doch keine Rolle. Maria? Du hast mich beleidigt! Jawohl, beleidigt hast du mich! Ich werde dir schon klar machen. Jean, da passiert doch etwas. Jean, tu doch etwas. Ruf einen Polizisten. Was geht mich das an? Ich kann Polizisten nicht leiden. Los, mach sie doch auf. Los, aufmachen. Werzbald, Polizei. Ach, was riecht denn dummes Zeug? Wie heißt du? Raymond Santis. Nimm gefälligst die Zigarette aus dem Mund, wenn du mit mir sprichst. Oh. Darf ich mir einen Stummel aufheben, bitte? Merkt ihr fürs nächste Mal, dass ein Polizist kein Popanz ist? Er hat mich geschlagen, Herr Gendarm, dieser lausige Zuhälter. Also, Herr Polizist, ist es gesetzlich erlaubt, einen Mann Zuhälter zu nennen, vor allen Leuten? Nur halt endlich die Schnauze. So, und Sie gehen jetzt ab nach Hause, Fräulein. Gemeine Lümmel, du wirst schon sehen. Warte nur ab, das dicke Ende kommt noch. Ein widerlicher Mensch. Er ist nicht schlimmer als andere. Komm, Maria, mach uns was zu essen. Ich muss jetzt gehen. Wie du willst. Sehen wir uns nächstes Wochenende? Ja. Mach's gut, Jean. Wiedersehen, Maria. Ich hatte tüchtigen Hunger. Dann zündete ich mir eine Zigarette an und wollte ein wenig schlafen. Da klopfte es. Herein. Ah, Sie sind's, Raymond. Ja, störe ich. Was war? Ja, ich habe das gemacht, was ich wollte. Aber sie hat mir ins Gesicht geschlagen. Und dann habe ich sie geschlagen. Das andere hast du ja gesehen. Jetzt ist sie aber bestraft genug, nach meiner Meinung. Na, der Polizist kann machen, was er will. Die Prügel hat sie jedenfalls weg. Hast du erwartet, dass ich auf die Ohrfeige des Polizisten reagiere? Ich habe nichts erwartet. Ich kann Polizisten nicht leiden. Das ist richtig. Ich kenne die Burschen genau. Ich weiß, wie man ihnen umgehen muss. Du musst aber Zeuge sein für mich, nicht wahr? Macht dir das was aus? Es ist mir gleich. Ich weiß bloß nicht, was ich bezeugen soll. Du brauchst nur zu bestätigen, dass das Mädchen mich beleidigt hat. Meinetwegen. Da komme ich gleich eins einen Schnaps. Gehen wir ein bisschen in die Stadt. Als wir zurückkamen, sah ich schon von Weitem den alten Salamano vor der Haustür stehen. Er hatte seinen Hund nicht bei sich. Als wir näher kamen, hörte ich, wie er nach ihm rief. Na, komm doch hier. Na, was haben Sie denn? Dieser Schweinehund, dieser Elende. Wo ist denn Ihr Hund, Herr Salamano? Fort, weggelaufen. Er wird schon wiederkommen, hat sich nur verlaufen. Ich kenne Hunde, die 10 Kilometer gelaufen sind, um wieder zu ihrem Herrn zurückzukommen. Wegnehmen wird man ihn mir. Ja, wenn sich jemand seine Annehmer, das ist ja ganz ausgeschlossen. Das ist ganz ausgeschlossen. Mit dem Ausschlag ekelt er ja jeden an. Gehen Sie am besten zum Tierasyl. Da gibt man Ihnen den Hund zurück, gegen Erstattung der Futterkosten. Was? Für das Mistvieh auch noch Geld ausgeben? Soll er doch draufgehen, dieser Drecksköter, diese Bestie, dieser... Gute Nacht, Monsieur. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder mal was zusammen unternehmen. Gute Nacht. Ja? Ich bin's. Entschuldigen Sie. Na, kommen Sie nur rein, Herr Salamano. Man nimmt ihn mir doch nicht weg, Herr Mirzo. Man gibt ihn mir doch wieder. Was soll sonst aus mir werden? Das Tierasyl hält die Hunde 3 Tage zur Verfügung der Eigentümer. Dann allerdings. So. Ja. Guten Abend. Ich hörte ihn noch lange in seinem Zimmer auf- und abgehen. Das seltsame kleine Geräusch, das ich durch die Wand hörte, verriet mir, dass er weinte. Ich weiß nicht, weshalb ich auf einmal an Mama dachte. Aber am nächsten Morgen musste ich früh aufstehen. Ich hatte keinen Hunger mehr. Und ohne zu Abend gegessen zu haben, ging ich ins Bett. Ja, hallo? Hallo, Meursault. Am Apparat? Hier ist Raymond. Ich habe einem meiner Freunde von dir erzählt. Er lädt dich ein, mit mir zusammen den Sonntag bei ihm in seiner Strandhütte in der Nähe von Algier zu verbringen. Schon sehr gern, aber ich habe mich für Sonntag mit einer Bekannten verabredet. Na, bring sie doch mit. Die Frau meines Freundes wird sich sehr freuen, mit uns Männern nicht allein zu sein. Also gut. Ich muss wieder einhängen. Der Chef ist sehr streng mit Privatgesprächen. Eine Sekunde noch. Weißt du, es ist wegen... Den ganzen Tag sind mir einige Araber gefolgt. Auch der Bruder meiner Verflossenen war dabei. Wenn du ihn heute Abend in der Nähe unseres Hauses entdeckst, sagst du mir Bescheid. Ja, ist gut, ich werde aufpassen. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Herr Mersu, der Chef möchte Sie sprechen. Na nu, was Schlimmes? Hat er wieder am Telefon geschnüffelt? Sie sollen sofort zu ihm kommen. Ah, guten Tag, Mersu. Guten Tag. Ich wollte mit Ihnen über einen Plan sprechen. Noch nicht ganz perfekt, aber immerhin will ich erst mal Ihre Ansicht hören. Ich möchte in Paris eine Filiale aufmachen, die direkt mit den großen Handelshäusern verhandelt. Haben Sie Lust, die Leitung des Büros zu übernehmen? Sie sind noch jung und unabhängig. Ich meine, ein solches Leben in Paris müsste Ihnen Freude machen. Natürlich, aber... Was denn? Sie sind nicht interessiert, Ihre Verhältnisse ein bisschen aufzumöbeln? Ich glaube nicht, dass man sein Leben wirklich ändern kann. Durch was auch immer. Das eine ist so gut wie das andere. Ich bin hier ganz zufrieden. Sie haben aber auch keinen Funken Ehrgeiz, Mirceau. Für einen Kaufmann ist das eine glatte Katastrophe. Kein Ehrgeiz. Naja, überlegen Sie sich's nochmal. Es tat mir leid, dass er unzufrieden mit mir war. Aber ich sah keinen Grund, weshalb ich mein Leben hätte ändern sollen. Wenn ich alles genau überlegte, fühlte ich mich ganz wohl und glücklich. Als Student hatte ich noch manchen Ehrgeiz dieser Art, aber als ich das Studium aufgeben musste, wurde mir sehr schnell klar, dass das alles ohne wirkliche Bedeutung ist. Zu Hause traf ich auf Salamano. Der Hund ist weg. Im Tierasyl wussten sie nichts über ihn. Nun schaffen sie sich doch einfach einen anderen Hund an. Das bringt einen am besten über den Verlust weg. Ich habe mich aber an meinen Hund gewöhnt. Ich will keinen anderen. Es tut mir wirklich leid, dass das mit Ihrem Hund passiert ist. Oh, das ist nett, dass Sie das sagen. Ihre arme Mutter hat den Hund immer gern leiden mögen. Sie müssen doch jetzt sehr unglücklich sein. Ich meine, ich weiß genau, was man hier im Viertel über Sie sagt, weil Sie Ihre arme Mutter in das Altersheim gebracht haben. Aber ich kenne Sie. Ich weiß doch, dass Sie Ihre Mama immer sehr lieb gehabt haben. Ja, jetzt muss ich beginnen. Entschuldigen Sie mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Hoffentlich bellen die Hunde in dieser Nacht nicht. Ich meine dann immer, es wäre meiner. Nun komm schon, du Faulenzer, steh auf. Und mach nicht so ein Gesicht wie bei einer Beerdigung. Es ist so schönes Wetter draußen. Es kann gar nicht so schön sein wie du. Lass heute dein Haar offen. Ich mag's gern so. Jean, würdest du mich heiraten? Warum nicht? Wenn du unbedingt willst. Liebst du mich? Maria, ich habe dir schon einmal gesagt, dass es darauf nicht ankommt. Liebst du mich? Ich weiß nicht. Nein? Warum willst du mich dann heiraten? Das ist doch ganz unwichtig, ob wir heiraten oder nicht. Aber wenn du willst, werde ich dich heiraten. Ja, Jean, ich will. Die Ehe ist etwas sehr Ernstes. Das finde ich nicht. Ich möchte nur wissen, ob du eine andere Frau, mit der du auf die gleiche Art verbunden wärst, auch heiraten würdest, wenn sie es vorschlägt. Selbstverständlich. Du bist seltsam. Ich liebe dich gerade deswegen. Vielleicht wirst du mir aus den gleichen Gründen eines Tages missfallen. Aber ich will dich heiraten. Auf alle Fälle. Gut. Wir heiraten, sobald du willst. Der Chef machte mir heute das Angebot, ein Büro in Paris zu übernehmen. Oh, Paris würde ich für mein Leben gern kennenlernen. Ich war früher längere Zeit in Paris. Erzähle, wie ist es da? Dreckig. Lauter Tauben und dunkle Höfe. Die Menschen sind alle bleich und blass. Ach, ach, jetzt los in die Sonne, du Griesgram. Ja. Raymond, komm, wir gehen schon. Ach, ist das schön heute. Oh, ich hab Hunger. Dein Freund Raymond trägt einen Stroh. Guten Morgen, liebes Fräulein. Dann nehmen wir den Bus, los geht's. Mein Freund wird sich freuen, wenn wir so früh kommen. Monsieur, guck mal da drüben. Das ist nicht so auffällig. Was denn? Das sind die Araber von neulich. Der zweite von links, das ist ihr Bruder. Hm. Das sieht aber sehr feindselig aus. Ach was, die Geschichte ist erledigt. Ich bin gestern auf dem Kommissariat gewesen. Ich komme in eine Verwarnung davon. Ich danke dir, dass du für mich ausgesagt hast. Was habt ihr für Heimlichkeiten? Ach, die Araber da drüben, die haben was mit Raymond. Kommt, dann wollen wir weg. Ach was, ich soll bloß nicht dicke tun. Noch ehe wir den Rand des Plateaus erreichten, sahen wir das Meer und in weiterer Ferne ein verschlafenes Felsmassiv im klaren Wasser. Leichtes Motorengeräusch kam durch die ruhige Luft zu uns herauf. Und weit draußen sahen wir ein kleines Fischerboot, das sich unmerklich auf dem glänzenden Meer bewegte. Das ist ja ein wundervoller Platz, Herr Masson. Machen Sie sich's gemütlich. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich habe Fische gefangen, die gibt's heute zum Mittag. Wir sind jedes Wochenende hier, ja sogar in Ferien. Wollen wir jetzt schwimmen gehen? Geht ihr mal schwimmen! Wir machen uns schon an die Küchenarbeit. Während die beiden Frauen im Hause blieben, gingen wir den Strand entlang. Die Sonne fiel fast senkrecht auf den Sand und ihr Leuchten auf dem Meer war fast unerträglich. Plötzlich sahen wir am Ende des Strandes zwei Araber in blauen Arbeiteranzügen auf uns zukommen. Ich sah Raymond an. Sie sind es. Wie haben Sie uns bloß gefunden? Wenn's zur Keilerei kommt, dann übernimmst du, Masson, den Linken. Ich nehme meinen Kerl. Und wenn auch ein Dritter auftaucht, der ist für dich, Masson. Ja. Die Sonne, die meinen unbedeckten Kopf traf, schläferte mich ein. Der Sand kam mir jetzt rot vor. Als wir nur noch ein paar Schritte von den Arabern entfernt waren, blieben sie stehen. Raymond ging direkt auf seinen Gegner zu. Sollst jetzt mal was erleben, Masson! Pass auf, er hat ein Messer! Aber schon hatte Raymond einen Stich im Arm und einen Riss in der Lippe. Masson hatte seinen Mann mit zwei harten Schlägen umgeworfen. Der Araber war ins Wasser gefallen, sprang jetzt aber wieder auf und stellte sich hinter den mit dem Messer. Wir wagten nicht, uns zu rühren. Langsam gingen sie zurück, während wir wie festgenagelt in der Sonne dastanden und Raymond sich den Arm presste, aus dem das Blut tropfte. Dann gingen wir rasch ins Holzhaus zurück und Masson brachte Raymond zum Arzt. Ich erzählte den Frauen, was sich ereignet hatte. Frau Masson weinte, Maria war sehr blass. Die Erklärungen langweilten mich. Schließlich sagte ich nichts mehr, steckte mir eine Zigarette an und sah aufs Meer hinaus. Na, es ist noch mal gut gegangen. Der Doktor meinte, es sei nichts Schlimmes. Na los, Raymond. Vergiss die Geschichte. Ich gehe noch ein bisschen Luft schöpfen. Ich komme mit. Ach, nun reiz mich nicht, verdammt noch mal, lass mich allein. Lassen Sie ihn gehen. Ich ging trotzdem hinter ihm. Die Sonne war jetzt drückend. Sie brach sich auf dem Sand und im Meer. Ich hatte den Eindruck, dass Raymond genau wusste, wohin er ging, aber das war zweifellos falsch. Am Ende des Strandes fanden wir die beiden Araber an einer Quelle hinter einem Felsblock. Sie machten einen ganz ruhigen und fast friedlichen Eindruck. Unser Kommen änderte nichts an ihrer Haltung. Der, der Raymond mit dem Messer gestochen hatte, sah ihn an, ohne etwas zu sagen. Der andere blies auf einer kleinen Rohrflöte. Raymond griff mit der Hand nach der Revolvertasche. Aber der andere rührte sich nicht. Und sie sahen einander immer nur an. Raymond, hast du gesehen, wie merkwürdig die Füße von dem Flötenspieler gewachsen sind? Soll ich ihn niederknallen? Ach, er hat noch kein Wort gesagt zu dir. Es wäre gemein, ihn so einfach über den Haufen zu schießen. Gut. Ich will ihn also beleidigen. Und wenn er dann antwortet, knall ich ihn nieder. Aber wenn er das Messer nicht zieht, kannst du nicht schießen. Ach, sie tun nur so. Sie passen ganz genau auf jede Bewegung auf. Raymond, schlag dich mit ihm. Von Mann zu Mann. Und gib mir den Revolver. Wenn sich der andere einmischt oder das Messer zieht, knall ich ihn über den Haufen. Als Raymond mir seinen Revolver gab, funkelte die Sonne auf ihm. Die Araber und wir sahen einander an, ohne die Augen zu senken. Und alles wurde unbeweglich zwischen dem Meer und dem Sand und der Sonne und dem zweifachen Schweigen der Flöte und des Wassers. In diesem Augenblick dachte ich, dass es ganz einerlei wäre, ob man schießt oder nicht. Aber plötzlich krochen die Araber rückwärts hinter den Felsen. Raymond und ich kehrten um. Er schien plötzlich sehr erleichtert. Die haben doch Angst gehabt, diese Burschen. Ich glaube, wir nehmen den nächsten Autobus und fahren zurück. Mir gefällt's hier sehr gut. Es war eine gute Idee, zu meinem Freund zu fahren. Hätten uns nicht diese Dreckskerle... Ach, das macht doch gar nichts. Brauchst dich gar nicht zu entschuldigen. Der Kopf dröhnte mir von der Sonne. Und mir graute vor der Anstrengung, jetzt zu dem Holzhaus zu gehen und die Treppen hochzusteigen und dann wieder mit den Frauen zu sprechen. Aber die Hitze war derart, dass es auch eine Qual war, in dem blendenden Regen dazustehen, der vom Himmel fiel. Bleiben oder gehen, eins war wie das andere. Ich ging langsam wieder auf den Felsen zu. Die Hitze lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht auf mich und stemmte sich mir entgegen. Und jedes Mal, wenn ich ihren heißen Atem auf dem Gesicht fühlte, biss ich die Zähne aufeinander, ballte die Fäuste in den Hosentaschen, spannte mich, den Sieg zu gewinnen über die Sonne und diesen dunklen Rausch, den sie über mich goss. Ich dachte an die frische Quelle hinter dem Felsen. Ich wollte der Sonne entfliehen, wollte den Schatten genießen und seine Ruhe. Als ich näher kam, erkannte ich, dass Raymonds Gegner zurückgekommen war. Er war allein. Ich war ein wenig überrascht. Für mich war die Geschichte erledigt und ich war ohne einen Gedanken an sie hierher gekommen. Als er mich sah, richtete er sich ein wenig auf und steckte die Hand in die Tasche. Ich fasste natürlich nach Raymonds Revolver in der Rocktasche. War noch ziemlich weit von ihm entfernt, etwa 10 Meter. Das Klatschen der Wellen war noch träger, noch verhaltener als mittags. Schon seit 2 Stunden schien der Tag stillzustehen. Am Horizont zog ein kleiner Dampfer vorbei. Ich erriet seinen schwarzen Fleck am Rande meines Blickfeldes, denn ich hatte aufgehört, den Araber zu beobachten. Im Rücken drängte mich ein vor Sonne bebender Strand. Ich wartete. Sonnenbrand machte sich auf meinen Backen bemerkbar, und ich fühlte, wie die Schweißtropfen sich in meinen Brauen sammelten. Es war dieselbe Sonne wie an dem Tag, an dem ich Mama beerdigte. Und wie damals tat mir besonders die Stirn weh. Und alle Adern pochten gleichzeitig unter der Haut. Ich konnte das Brennen nicht mehr ertragen. Ich machte eine Bewegung nach vorn. Der Araber zog sofort sein Messer. Licht sprang aus dem Stahl. Und es war eine lange, funkelnde Klinge, die mich an der Stirn traf. Dieses glühende Schwert wühlte in meinen Wimpern und bohrte sich in meine schmerzenden Augen. Alles begann zu wanken. Vom Meer her kam ein starker, glühender Hauch. Ich war ganz und gar angespannt. Meine Hand umkrallte den Revolver. Der Hahn löste sich. Ich berührte den Kolben. Und mit hartem, betäubendem Krachen nahm alles seinen Anfang. Ich schüttelte Schweiß und Sonne ab. Ich begriff, dass ich das Gleichgewicht des Tages, das ungewöhnliche Schweigen eines Strandes, zerstört hatte, an dem ich glücklich gewesen war. Dann schoss ich noch 4-mal auf einen leblosen Körper, in den die Kugeln eindrangen, ohne dass man es sah. Es waren gleichsam 4 kurze Schläge an das Tor des Urteils. So, das genügt fürs Erste. Haben Sie sich schon einen Anwalt genommen? Mein Fall liegt doch ziemlich einfach. Das ist Ihre Ansicht. Aber wir haben das Gesetz. Wenn Sie sich keinen Anwalt nehmen, bestimmen wir Ihnen einen von Amts wegen. Das finde ich sehr bequem, dass sich die Justiz so mit diesen Einzelheiten befasst. Naja, das Gesetz ist schon in Ordnung. Gleich nach meiner Verhaftung hatte er mich mehrere Male vernommen. Im Anfang nahm ich ihn gar nicht ernst und alles kam mir vor wie ein Spiel. Beim Hinausgehen hätte ich ihm beinahe die Hand gegeben. Aber mir fiel noch rechtzeitig ein, dass ich einen Menschen getötet hatte. Guten Tag. Duhamel. Rechtsanwalt. Guten Tag. Ich habe Ihre Akten studiert. Der Fall ist heikel, aber nicht hoffnungslos. Wenn Sie Vertrauen zu mir haben, glaube ich an einen Erfolg. Ich danke Ihnen. Also, dann gleich los. Man hat einige Erkundigungen über Ihr Privatleben eingezogen. Dabei kam heraus, dass Ihre Mutter kürzlich im Altersheim gestorben ist. Stimmt das? Ja. In Marengo hat man erfahren, dass Sie am Tage der Beerdigung Gefühllosigkeit an den Tag gelegt haben. Sagen Sie mir ganz offen, waren Sie an dem bewussten Tag sehr traurig? Ich beobachte mich kaum selbst. Darum weiß ich darüber nichts. Aber das besagt ja nichts. Alle gesunden Menschen wünschen mehr oder weniger den Tod derer, die sie lieben. Also Moment. Ich muss Sie dringend ersuchen, solche Äußerungen um Gottes Willen zu unterlassen. Bitte. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber meine physischen Bedürfnisse verdrängen oft meine Gefühle. An dem Tage von Mamas Beerdigung war ich so erschöpft, dass ich mir über das, was sich ereignete, keine Rechenschaft ablegen kann. Aber eins kann ich mit Bestimmtheit sagen. Mir wäre es natürlich schon lieber gewesen, Mama wäre nicht gestorben. Das genügt nicht. Darf ich es so formulieren, dass Sie an jenem Tage Ihre natürlichen Gefühle beherrscht haben? Nein, wieso? Das entspricht nicht der Wahrheit. Wahrheit. Auf alle Fälle werden der Leiter und auch das Personal des Heims als Zeugen vernommen. Das kann uns einen bösen Streich spielen. Aber das hat doch alles nichts mit meinem Fall zu tun. Diese Ansicht beweist, dass Sie noch nie etwas mit der Justiz zu tun gehabt haben. Mit bösem Gesicht verließ er mich. Am liebsten hätte ich ihn zurückgehalten, ihm gesagt, dass mir viel an seiner Sympathie läge. Nicht etwa, um besser verteidigt zu werden, sondern aus ganz natürlichen Gründen. Ich hätte ihm gern versichert, dass ich genauso wäre wie jeder andere auch, ganz genauso. Aber im Grunde genommen hatte das alles wenig Sinn. Und aus Trägheit habe ich darauf verzichtet. Nehmen Sie alles zu Protokoll. Ja, Herr Untersuchungsrichter. Herr Marceau, Sie sind uns beschrieben worden als ein verschwiegener und verschlossener Mensch. Was meinen Sie darüber? Ich habe nie viel zu sagen. Und so halte ich den Mund. Ein ganz vorzüglicher Grund. Übrigens ist das auch ganz unwesentlich. Was mich interessiert, das sind Sie. Es gibt etwas in Ihnen, das ich nicht fasse. Ich bin sicher, dass Sie mir helfen, es zu begreifen. Bitte schildern Sie mal die Ereignisse jenes Tages. Es war alles ganz einfach. Ich erzählte alles, wie ich es schon einmal getan hatte. Bei jedem Satz sagte er... Gut. Gut, gut. Gut. Als ich von der Leiche sprach, sagte er wieder zustimmend, gut. Ich war es leid, immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen und meinte, noch nie so viel gesprochen zu haben. Sie interessieren mich. Ich will mit Gottes Hilfe etwas für Sie tun. Lebten Sie Ihre Frau Mutter? Ja, so wie jeder andere auch. Haben Sie die 5 Schüsse gleich hintereinander abgegeben? Nein, ich habe wohl erst einen Schuss. Und nach einiger Zeit die 4 anderen abgegeben. Weshalb haben Sie zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss gewartet? Weshalb? Aber so, sagen Sie mir, warum haben Sie auf die am Boden liegende Leiche geschossen? Warum? Na warum? Das müssen Sie mir sagen. Warum? Ich sah den roten Strand wieder vor mir, fühlte die Sonne auf meiner Stirn brennen, aber ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Der Richter strich sich mit der Hand über die Stirn. Dann ging er plötzlich mit großen Schritten an das eine Ende des Büros und öffnete einen Aktenschrank. Er entnahm ihm ein silbernes Kruzifix. Kennen Sie den? Ja. Ja, ich glaube an Gott. Ich glaube daran, dass niemand je so schuldig werden kann, dass Gott ihm nicht doch verzeiht. Aber Reue... Der Mensch muss durch Reue werden wie ein Kind, dessen Seele leer ist und bereit, alles in sich aufzunehmen. Dem, was er sagte, war ich nur sehr schlecht gefolgt. Zuerst, weil es mir zu heiß war und dann, weil ich etwas Angst vor ihm hatte. Gleichzeitig erkannte ich, dass das lächerlich war, denn schließlich war ich ja der Verbrecher. Und es gibt ihr Geständnis. Wir haben es, wir haben es. Nach meiner Meinung hat es nur ein Loch, ein dunkles Loch. Die Tatsache, dass Sie zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss gewisse Zeit gewartet haben. Alles andere ist schon in Ordnung, nur das verstehe ich nicht. Warum? Dieser Punkt ist doch aber gar nicht... Glauben Sie an Gott? Nein. Das ist doch nicht möglich. Alle Menschen müssen an Gott glauben, auch die, die sich abwenden von seinem Antlitz. Das ist meine Überzeugung. Und müsste ich jemals daran zweifeln, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wollen Sie, dass mein Leben seinen Sinn verliert? Das hat aber doch nichts mit... Ach was, ich bin Christ. Ich bitte diesen hier, dir deine Sünden zu vergeben. Wie kannst du nicht glauben, dass er auch für dich gelitten hat? Ich merkte wohl, dass er mich duzte. Aber jetzt hatte ich genug. Wie immer, wenn ich jemanden loswerden will, tat ich so, als stimmte ich zu. Ja, ja. Sie haben recht. Ja, siehst du, jetzt glaubst du. Und ihm wirst du dich anvertrauen. Gib ihm Antwort. Warum hast du gewartet zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss? Ich weiß nicht, warum. Noch nie habe ich eine so verhärtete Seele erlebt wie die ihre. Die Verbrecher, die hier vor mir gestanden haben, sind vor diesem Bilde des Schmerzes immer in Tränen ausgebrochen. Bereuen Sie Ihre Tat? Im Moment fühle ich weniger Reue als Langeweile. Schluss für heute. Ihre Sache nimmt jetzt ihren Lauf. Während der ersten Zeit fühlte ich mich eigentlich gar nicht wie im Gefängnis. Es war, als wartete ich auf ein neues Ereignis. Ich dachte die Gedanken eines freien Menschen. So befiel mich zum Beispiel die Sehnsucht nach dem Strand und dem Meer. Bald aber dachte ich nur noch die Gedanken eines Gefangenen. Es war übrigens Mama, die immer wieder sagte, man gewöhnte sich schließlich an alles. Manchmal sprach ich darüber mit dem Wärter. Die anderen klagen besonders über den Mangel an Frauen. Und da empfinde ich genau wie die anderen. Es war anfangs das Schwerste. Es brachte mich fast aus dem Gleichgewicht. Eine solche Behandlung ist sehr ungerecht. Wieso? Deshalb sperrt man euch ja ein. Deswegen? Ja, das ist doch Freiheit. Man nimmt euch die Freiheit. Ah ja, das ist richtig. Sonst wäre es ja keine Strafe. Sehen Sie, Sie verstehen die Dinge. Und das tun die anderen nicht. Schließlich befriedigen Sie sich dann selbst. Die Hauptsache ist, die Zeit totzuschlagen. Von dem Augenblick, als ich lernte, mich zu erinnern, kannte ich keine Langeweile mehr. Ein Mensch, der nur einen Tag draußen gelebt hat, kann ohne Mühe 100 Jahre in einem Gefängnis leben. Sie sind jetzt 5 Monate im Gefängnis. Wissen Sie das? Für mich ist es immer nur derselbe Tag. Einmal kam der Wärter und sagte mir, ich hätte Besuch. Ich dachte, dass es Maria wäre. Sie war es. Ich wurde in einen großen Saal gebracht, der von 2 Gittern in 3 Teile geteilt. Maria, in ihrem gestreiften Kleid und mit gebräuntem Gesicht, war von Maurinnen umgeben und stand neben meiner kleinen, schwarz gekleideten Alten. Meiner Seite standen etwa 10 Gefangene, meistens Araber. Geht es dir gut? Hast du alles, was du brauchst? Ja, alles da. Raymond lässt dich grüßen. Dankeschön. Ich habe ihr gesagt, du würdest es abholen. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren, Jean. Ja. Was? Ja. Du kommst bald raus und dann heiraten wir. Meinst du? Du wirst freigesprochen. Mir war ein wenig schlecht und am liebsten wäre ich gegangen. Der Lärm ging mir auf die Nerven. Der Wärter gab ein Zeichen. Der Junge neben mir sagte, auf Wiedersehen, Mama, und sie streckte die Hände zwischen 2 Stäben hindurch. Maria machte eine Bewegung, die bedeuten sollte, dass sie mich umarme. Ich sah mich nochmal nach ihr um. Unbeweglich stand sie da, das Gesicht gegen das Gitter gepresst, mit dem gleichen gevierteilten und krampfhaften Lächeln. Kurz darauf schrieb sie mir, dass sie nicht mehr kommen dürfe, weil sie nicht meine Frau wäre. Von diesem Tage fühlte ich, dass ich in meiner Zelle zu Hause war und mein Leben hier stillstand. Welchen Monat haben wir? Juni. Die Verhandlung über Ihren Fall wird höchstens 2 bis 3 Tage dauern. Außerdem hat das Gericht es eilig, denn Ihr Fall ist nicht der wichtigste der Periode. Gleich hinterher wird ein Vatermord verhandelt. Aha. Und versprechen Sie mir, dass Sie keine unnötigen Bemerkungen machen. Um 7:30 Uhr morgens wurde ich abgeholt. Ein Gendarm führte mich einen Gang entlang, in dem es nach Dunkelheit roch. Man hörte Stimmen, Rufe, Stuhlrücken und ein Durcheinander, das mich an die Feste im Viertel denken ließ, bei denen nach dem Konzert der Saal zum Tanz ausgeräumt wurde. Wir müssen auf den Gerichtshof warten. Zigarette? Nein, danke. Ängstlich? Nein. Aber es interessiert mich schon mal, einen Prozess zu erleben. Dazu hatte ich bisher noch keine Gelegenheit. Hm? Ach so. Aber auf die Dauer wird auch das langweilig. Sie nahmen mir die Handschellen ab, öffneten die Tür und führten mich zur Anklagebank. Der Saal war brechend voll. Ich setzte mich und die Gendarmen rahmten mich ein. In diesem Augenblick sah ich eine Reihe Gesichter vor mir. Alle sahen mich an. Ich begriff, dass es die Geschworenen waren. Viele Leute. Ja, es ist wegen der Zeitung. Da drüben sind sie. Wer? Und die Zeitung. In diesem Augenblick kam ein Journalist, der meinen Gendarmen offenbar kannte, auf uns zu. Er drückte mit viel Herzlichkeit dem Gendarmen die Hand. Ich merkte, dass man sich hier traf, sich ansprach und unterhielt wie in einem Club, wo man sich freut, wieder unter seinesgleichen zu sein. Ich erklärte mir auch das seltsame Gefühl, als wäre ich hier ungelegen, gleichsam ein Eindringling. Aber der Journalist wandte sich lächelnd an mich. Hoffentlich geht alles gut für Sie ab, Herr Marceau. Ich drücke beide Daumen. Danke. Wir haben Ihren Fall ganz groß aufgezogen. Der Sommer ist für die Zeitung eine faule Zeit. Und nur Ihr Fall und der Vatermörder sind einigermaßen interessant. Sehen Sie mal da drüben den kleinen Dicken mit der schwarzen Hornbrille. Das ist der Sonderberichterstatter einer großen Pariser Zeitung. Toll, was? Ah, da ist er bald. Wie geht's? Auch schlecht, mein Lieber. Tag, Herr Marceau. Tag. Ergreifen Sie um Gottes Willen keinerlei Initiative. Überlassen Sie alles mir. Ich erkläre die Sitzung für eröffnet. Rufen Sie die Zeugen auf. Direktor Olivier, Marcel Marchand, Thomas Pires. Ich habe vor Aufregung alles gar nicht recht mitbekommen. Die Auslosung der Geschworenen, die Fragen des Vorsitzenden an den Anwalt, den Staatsanwalt und die Jury, die schnelle Verlesung der Anklageschrift. Und jetzt sah ich aus dem eben noch unförmigen Schoß der Menge sich nacheinander die Zeugen erheben und durch die Seitentür verschwinden. Maria machte mir ein kleines, angstvolles Zeichen. Ich hoffe, es wird nicht nötig sein, das Publikum während der Verhandlung zur Ruhe zu ermahnen. Ich bin da, unparteiisch die Verhandlung in einem Fall zu leiten, den ich mit aller Objektivität betrachten will. Das von der Jury gefällte Urteil wird im Sinne der Gerechtigkeit sein. Bei dem geringsten Vorkommnis werde ich den Saal räumen lassen. Gleich darauf begann mein Verhör. Wieder musste ich meine Personalien herleiern. Und trotz des Ärgers dachte ich, dass das im Grunde ganz natürlich wäre. Denn es wäre doch furchtbar, wenn der Falsche verurteilt würde. Dann berichtete der Vorsitzende, was ich getan hatte. Stimmt das? Ja, Herr Präsident. Ich muss jetzt einige Fragen stellen, die anscheinend mit der Sache selbst nichts zu tun haben, die aber für die Gesamtbeurteilung doch sehr wichtig sind. Warum haben Sie Ihre Mutter ins Heim gebracht? Weil meine Mittel es mir nicht erlaubten, eine Pflegerin für Sie zu haben. Ist es Ihnen schwer gefallen? Mama und ich erwarteten nichts mehr voneinander. Wir hatten uns jeder an sein eigenes Leben gewöhnt. Gut, ich lasse diesen Punkt fallen. Haben Sie, Herr Staatsanwalt, eine Frage? Mit Ihrer Erlaubnis, sehr verehrter Herr Präsident. Angeklagter, sind Sie mit der Absicht, den Araber zu töten, zu der Quelle zurückgekehrt? Nein. Aber warum waren Sie denn bewaffnet? Und warum begaben Sie sich ausgerechnet an diesen Ort? Das war reiner Zufall. Das wäre vorläufig alles. Die Hitze wurde immer unerträglicher. Wie durch ein Wunder hatten die Geschworenen, mein Anwalt und die Journalisten einen Strohfächer. Ich wischte mir den Schweiß vom Gesicht und wurde meiner selbst erst wieder richtig bewusst, als ich hörte, dass der Heimleiter als Zeuge vereidigt wurde. Hat sich die Mutter des Angeklagten bei Ihnen über denselben beklagt? Ja, das hat sie. Aber meine Pensionäre beklagen sich immer über ihre Angehörigen. Das ist die Regel. Ich meine, machte die Mutter des Angeklagten ihm einen Vorwurf daraus, dass er sie ins Heim gebracht hat? Ja. Wie verhielt sich der Angeklagte am Tage des Begräbnisses? Ja, das war... Ich meine, die Ruhe von Herrn Merceau hat mich überrascht. Was verstehen Sie unter Ruhe? Ja, er wollte die Frau Merceau nicht noch ein letztes Mal sehen. Und da, nach der Beerdigung, ist er auch gleich verschwunden, ohne am Grab ihr noch eine letzte Andacht zu erweisen. Und dann, einer der Angestellten des Beerdigungsinstituts sagte mir, Herr Merceau habe nicht einmal gewusst, wie alt seine Mutter war. Hat der Betreffende den Angeklagten gemeint? Wie bitte? Das Gesetz verlangt genaue Antworten. Gewiss. Herr Staatsanwalt, sind irgendwelche Fragen? Nein, nein, das genügt mir. Danke, Zeuge. Rufen Sie den nächsten Zeugen auf. Der Staatsanwalt warf mir einen so triumphierenden Blick zu, dass ich zum ersten Mal seit vielen Jahren blöde Lust hatte zu flennen, weil ich empfand, wie sehr alle diese Menschen mich verachteten. Als der Pförtner vortrat, sah er mich an und wandte dann die Augen fort. Ja, das stimmt. Er hat geraucht und geschlafen. Dann hat er Milchkaffee getrunken. Der Staatsanwalt sah mich mit einem ironischen Funkeln in den Augen an. Ich fühlte die Empörung im Saal und begriff, dass ich schuldig war. Zeuge, ich frage Sie, haben Sie nicht mit Herrn Merceau zusammengeraucht? Herr Präsident, ich protestiere gegen die provokante Frage des Herrn Verteidigers. Wer ist denn jeder Verbrecher? Und was sind das für Methoden, die die Zeugen der Anklage verunglimpfen, um Aussagen zu verkleinern, die dennoch nichts von ihrem Gewicht verlieren? Zeuge, antworten Sie bitte auf die Frage des Herrn Verteidigers. Ja, ich weiß, dass ich nicht richtig gehandelt habe. Aber ich wagte es nicht, die Zigarette abzuschlagen, die der Herr mir anbot. Angeklagter, haben Sie etwas hinzuzufügen? Nichts, nur, dass der Zeuge recht hat. Ich habe ihm eine Zigarette angeboten. Der Pförtner sah mich ein wenig erstaunt an, aber auch dankbar. Ja, ich habe ihm den Milchkaffee angeboten. Na, da haben wir es ja. Die Herren Geschworenen werden diese Aussage schon richtig bewerten. Ja, das werden die Herren Geschworenen bestimmt tun. Und sie werden dann zu dem Schluss kommen, dass ein Fremder wohl eine Tasse Kaffee anbieten konnte, der Sohn aber sie ablehnen musste, als er an der Bahre derer stand, die ihm das Leben gab. Aber meine Herren, ich bitte um Ruhe. Thomas Perez musste zum Zeugenstand gebracht werden, so nervös war er. Was haben Sie an dem Tage getan? Ich war so bekümmert, dass ich nichts sah und hörte. Vor lauter Kummer sah ich nichts. Es war für mich ein schwerer Gang. Und da bin ich auch noch ohnmächtig geworden. So habe ich den Herrn eigentlich gar nicht recht gesehen. Haben Sie ihn denn wenigstens weinen sehen? Nein. Nein. Die Herren Geschworenen werden diese Aussage zu werten wissen. Herr Zeuge, antworten Sie mir. Haben Sie denn gesehen, dass Herr Meursault nicht weinte? Nein. Wieso? So sieht dieser ganze Prozess aus. Alles ist wahr und nichts ist wahr. Das Gesicht des Staatsanwaltes war verschlossen. Mit dem Bleistift stach er in die Aufschrift seiner Akten. Alles steht zum Besten. Nur ruhig Blut. Jetzt kommen unsere Zeugen. Herr Celeste, Sie sind also Schankwirt. Herr Meursault ist öfters Ihr Kunde? Ja, ja. Aber er ist doch mein Freund. Und was denken Sie über Ihren Freund? Er ist ein ganzer Kerl. Was meinen Sie damit? Das weiß doch jeder. Ich meine, er ist... Haben Sie bemerkt, dass er ziemlich verschlossen ist? Ich gebe zu, er spricht nicht wie andere. Nur um etwas zu plappern. Zahlt Herr Meursault seine Pension regelmäßig? Oh, das machen wir schon unter uns aus. Was denken Sie über das Verbrechen des Angeklagten? Ja, für mich ist das ein Unglück. Jeder weiß, was ein Unglück ist. Dagegen ist man machtlos. Für mich ist das wie ein Unglück. Ich meine, man kann... Danke, das genügt. Aber ich habe... Danke? Ich habe noch allerhand zu sagen. Bitte fassen Sie sich kurz. Also, nach meiner Meinung... Ist das ein Unglück? Nichts weiter als ein Unglück. Ja, da haben Sie recht. Aber wir sind dazu da, über diese Art Unglück zu richten. Wir danken Ihnen. Celeste wandte sich mir zu, als wäre er mit seiner Weisheit und seinem guten Willen zu Ende. Es sah so aus, als wollte er mich fragen, was er noch für mich tun könnte. Ich habe nichts gesagt, aber zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Verlangen, einen Mann zu umarmen. Dann kam Maria. Sie trug einen Hut und war wieder schön, aber ohne Hut mochte ich sie lieber. Sie schien sehr nervös. Seit wann kennen Sie den Angeklagten? Ich arbeitete eine Zeit lang in seiner Firma. Es liegt schon lange zurück, vielleicht 2 Jahre. In welchen Beziehungen stehen Sie zu dem Angeklagten? Ich bitte um präzise Angaben. Ich bin mit Herrn Meursault befreundet. Was weiter? Wir wollten heiraten. Und seit wann waren Sie so befreundet? Seit Juli. Genauer bitte. Wir sahen uns wieder am 28. Juli. Also genau einen Tag nach der Beerdigung von Frau Meursault. Ich möchte bei diesen delikaten Dingen nicht länger verweilen. Auch verstehe ich durchaus Ihre Skrupel, mein Fräulein. Aber es ist meine Pflicht, mich einmal über alle Schicklichkeiten hinwegzusetzen. Ich muss Sie ersuchen, den Tag, an dem Sie den Angeklagten kennenlernten, genau zu schildern. Na, Sie wollen doch auch an der Aufklärung dieses Falles helfen, mein Fräulein. Sprechen Sie schon. Wir gingen ins Kino und danach spazieren. Ich habe mir die Kinoprogramme des fraglichen Tages durchgesehen. Sagen Sie selbst, in welchen Film der Angeklagte mit Ihnen ging. Es war mein Wunsch, ins Kino zu gehen. Du sagen Sie schon den Film. Es war ein Film mit Fernandel. Meine Herren Geschworenen, am Tage nach dem Tode seiner Mutter ging dieser Mann zum Baden, begann eine Liebschaft und lachte im Kino über einen lustigen Film. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist ja gar nicht wahr. Es war ganz anders. Man zwingt mich ja, das Gegenteil von dem zu sagen, was ich denke. Ich kenne ihn doch genau. Er hat nichts Böses getan. Aber bitte, nehmen Sie doch wieder Platz. Gerichtsdiener, bitte. Massons Aussagen beachtete man kaum. Er erklärte, ich wäre ein anständiger und sogar ein netter Kerl. Man hörte ebenso wenig zu, als Salamano erklärte, ich wäre gut zu seinem Hund gewesen. Aber die Mutter und er hatten sich nichts mehr zu sagen. Deshalb hat er sie jetzt heimgebracht. Das muss man nur richtig verstehen. Richtig verstehen. Aber niemand schien das zu verstehen. Man führte ihn auf seinen Platz zurück. Als letzter Zeuge wurde Raymond vernommen. Er nickte mir zu. Er ist unschuldig. Wir wollen von Ihnen keine Urteile hören, sondern lediglich Tatsachen. Antworten Sie nur auf die an Sie gerichteten Fragen. Kannten Sie das Opfer? Er war der Bruder meiner Freundin. Er hasste mich. Ich hatte das Mädchen bei einer Auseinandersetzung mal verprügelt. Hat das Opfer nicht auch Grund gehabt, Sie zu hassen? Das ist nicht meine Angelegenheit. Die Anwesenheit von Herrn Mersault damals am Strand war jedenfalls das Ergebnis eines Zufalls. Er hatte mit der Sache nichts zu tun. Und wie erklären Sie dann, dass der Brief, der am Anfang des Dramas steht, von dem Angeklagten geschrieben worden ist? Ein Zufall, weiter nichts. Na, der Zufall hat in dieser Geschichte aber reichlich viel auf dem Gewissen. Zeuge, ist es denn auch ein Zufall, dass der Angeklagte es ruhig zuließ, als Sie Ihre Geliebte verprügelten? Und die Aussage zu Ihren Gunsten auf dem Kommissariat, ist das auch ein Zufall? Wovon leben Sie denn, Zeuge? Ich bin Magazinverwalter. Meine Herren Geschworenen, es ist allgemein bekannt, dass der Zeuge Zuhälter ist. Und der Angeklagte ist sein Komplize und Freund, das ist doch wohl klar. Handelt sich um ein ganz gemeines Verbrechen, das durch die Tatsache, dass man es hierbei mit einem moralischen Ungeheuer zu tun hat, noch furchtbarer wird. Das ist nicht wahr. Er ist unschuldig. Unterbrechen Sie nicht, den Herrn Staatsanwalt. Ich muss einlegen gegen diese Vorwegnahme. Ruhe! Ich dulde keine Unterbrechungen. Bitte, Herr Staatsanwalt. Danke. Ich habe nur wenig hinzuzufügen. War der Angeklagte Ihr Freund? Ja. Er war mein Kamerad. Angeklagter, waren Sie mit dem Zeugen befreundet? Ja. Meine Herren Geschworenen, derselbe Mann, der sich am Tage nach dem Begräbnis seiner Mutter der gemeinsten Ausschweifung hingab, hat aus nichtigen Gründen und um eine unqualifizierbare Schweinerei zu liquidieren, getötet. Einen Menschen getötet. Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Meine Herren Geschworenen, klagt man meinen Mandanten an, seine Mutter beerdigt oder einen Mann umgebracht zu haben? Man muss schon die Harmlosigkeit des Herrn Verteidigers besitzen, um nicht zu fühlen, dass zwischen diesen beiden Tatsachen eine tiefe, eine wesentliche Beziehung besteht. Ja, ich klage diesen Mann an, mit dem Herzen eines Verbrechers seine Mutter beerdigt zu haben. Mein Anwalt zuckte mit den Schultern und wischte sich den Schweiß von der Stirn, aber auch er schien erschüttert. Dann verlief alles sehr schnell, die Verhandlung wurde vertagt und man fuhr mich zurück. In der Dunkelheit meines fahrenden Gefängnisses fand ich in der Tiefe meiner Erschöpfung alle die mir vertrauten Geräusche einer Stadt wieder, die ich liebte. Die Rufe der Zeitungsverkäufer in der schon entspannten Luft, die letzten Vögel auf dem Platz, das Ächzen der Straßenbahnen und dieser Lärm des Himmels, ehe die Nacht über den Hafen kam, das alles bedeutete für mich den Weg eines Blinden, einen Weg, den ich gut kannte, bevor ich ins Gefängnis gesperrt wurde. Es war die Stunde, zu der ich mich vor langer Zeit immer so zufrieden fühlte. Selbst auf einer Anklagebank ist es immer interessant, von sich sprechen zu hören. Dennoch sah es aus, als spielte ich gar keine Rolle. Alles geschah ohne mein Dazutun. Mein Anwalt sagte immer wieder: Schweigen Sie. Das ist schon besser für Sie. Mein Schicksal entschied sich, ohne dass man sich um meine Meinung kümmerte. Übrigens muss ich zugeben, dass das Interesse, das man daran hat, andere zu unterhalten, nicht lange vorhält. Das Plädoyer des Staatsanwalts zum Beispiel langweilte mich schon bald. Nur gewisse Gesten oder ganze aus dem Zusammenhang gelöste Tiraden haben mich frappiert und mein Interesse wieder geweckt. Wenn ich richtig verstanden habe, ging er davon aus, dass ich mit Vorsatz getötet hätte. Ich werde den Beweis dafür erbringen, meine Herren. Und zwar zwiefach. Einmal im blendenden Licht der Tatsachen und dann im trüben Schein, den mir das Wesen dieser verbrecherischen Seele liefert. Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Totschlag, eine unüberlegte Tat, für die man mildernde Umstände finden könnte. Dieser Mann, meine Herren, dieser Mann verfügt über Intelligenz. Sie haben ihn selbst gehört. Er kann antworten. Er kennt den Wert der Worte. Man kann nicht sagen, dass er handelte, ohne sich über sein Tun im Klaren zu sein. Hat er aber auch nur einen Schimmer der Reue gezeigt? Nie, meine Herren! Während der Untersuchung hat dieser Mensch kein einziges Mal Reue über seine furchtbare Tat gezeigt. In diesem Augenblick zeigte er mit dem Finger auf mich und fuhr fort, mich zu beschimpfen. Zweifellos muss ich zugeben, dass er recht hat. Was ich getan habe, bereue ich kaum. Aber so viel Wut setzte mich in Staunen. Am liebsten hätte ich versucht, ihm zu erklären, dass ich niemals etwas richtig hätte bereuen können. Was vorbei war, war vorbei. Mich interessierte immer nur, was kam, heute oder morgen. Ich habe mich über seine Seele gebeugt. Ich habe nichts gefunden. Er besitzt gar keine Seele, nichts Menschliches, keins der moralischen Prinzipien, die das Herz des Menschen behüten. Zweifellos können wir ihm keinen Vorwurf daraus machen. Wir können uns nicht darüber beklagen, dass er das nicht hat, was er nicht erwerben kann. Aber in diesem Gericht muss ich die negative Tugend der Duldsamkeit in die weniger leichte, aber höhere der Gerechtigkeit wandeln. Vor allem, wenn die Leere des Herzens, wie man sie bei diesem Menschen entdeckt, ein Abgrund wird, in den die Gesellschaft stürzen kann. Er sprach jetzt wieder von meinem Verhalten Mama gegenüber. Aber so ausführlich, dass ich schließlich nur noch die Hitze dieses Morgens empfand. Dann machte er eine Pause und fuhr leise und eindringlich fort. Dieses gleiche Gericht, meine Herren, wird morgen über das schlimmste Verbrechen urteilen. Den Mord an einem Vater. Nach meiner Meinung schreckt allein schon die Vorstellung vor einem solchen grauenhaften Verbrechen zurück. Ich wage zu hoffen, dass die Gerechtigkeit der Menschen hier ohne Schwäche strafen wird. Ich scheue mich aber nicht zu sagen, das Entsetzen, das mir dieses Verbrechen einflößte, ist fast geringer als das, welches ich vor der Gefühllosigkeit des Angeklagten hier empfinde. Ein Mann, der seine Mutter moralisch tötet, stellt sich genauso außerhalb der menschlichen Gesellschaft wie der, der die mörderische Hand gegen den Urheber seiner Tage erhebt. Das eine ist eine Vorstufe für das andere. Ich bin davon überzeugt, meine Herren Geschworenen, dass Sie meine Gedanken nicht zu kühn finden, wenn ich sage, dass der Mann, der hier auf der Anklagebank sitzt, auch des Mordes schuldig ist, über den das Gericht morgen zu befinden hat. Der Angeklagte hat nichts mit einer Gesellschaft gemein, deren wesentlichste Grundsätze er missachtet. Er kann nicht an das menschliche Herz appellieren, dessen elementare Regungen ihm fremd sind. Ich fordere von Ihnen, meine Herren, den Kopf dieses Mannes. Und ich fordere ihn leichten Herzens. Wenn ich während meiner langen Laufbahn die Todesstrafe verlangen musste, so habe ich noch nie wie heute empfunden, dass diese peinliche Pflicht ausgeglichen, aufgewogen und erleuchtet wurde durch das Bewusstsein eines gebieterischen und heiligen Befehls. Durch das Entsetzen, das ich vor einem Menschenantlitz empfinde, in dem ich nur Grauenhaftes lese. Angeklagter, haben Sie etwas hinzuzufügen? Ich habe nicht die Absicht gehabt, den Araber zu töten. Das ist eine Behauptung. Bisher habe ich Ihr Verteidigungssystem nicht verstanden. Aber wenn Sie noch vor der Rede Ihres Anwalts die Motive Ihrer Tat kennzeichnen wollen, bitte ich Sie darum. Ja, es war, wie ich schon sagte, es war am Strand. Es war sehr heiß. Es kam nur, weil die Sonne... Herr Rechtsanwalt, wollen Sie das Wort übernehmen? Ich beantrage Vertagung bis zum Nachmittag. Es ist schon spät und ich werde mehrere Stunden sprechen. Ich vertage die Sitzung auf 14 Uhr. Ich hatte das Gefühl, dass das Plädoyer meines Anwalts niemals enden würde. Er kam mir lächerlich vor. Auch er sprach von meiner Seele, aber ich hatte den Eindruck, dass er bei weitem nicht das Talent des Staatsanwaltes besaß. Auch ich habe mich über diese Seele gebeugt. Aber im Gegensatz zu dem verehrten Vertreter der Anklage habe ich etwas gefunden. Ich habe gefunden, dass der Angeklagte ein anständiger Mensch ist, der fleißig, unermüdlich und treu seiner Firma dient, in der er nun schon viele Jahre tätig ist. Er ist geliebt von allen und voller Mitleid für die, die Not leiden. Er ist ein rechter Muttersohn. Er hat sie unterstützt, solange er dazu in der Lage war. Dann, als er glaubte, ein Heim würde der alten Frau mehr Behaglichkeit geben, hat er sie nach Marengo gebracht. Ich wundere mich, meine Herren, dass hier so viel von diesem Heim geredet wurde. Wenn es eines Beweises für die Nützlichkeit und Größe dieser Institution bedürfte, brauchte man nur darauf hinzuweisen, dass der Staat selbst sie unterstützt. Von der Beerdigung sagte er kein Wort. Ich empfand das als Mangel seines Plädoyers. Durch ein Fenster hörte ich die Trompete eines Eishändlers. Erinnerungen befielen mich. Sonnenduft, das Viertel, das ich liebte, der Abendhimmel, Marias Lachen. Die ganze Nutzlosigkeit dessen, was hier geschah, stieg in mir hoch. Und ich wünschte sehnlichst nur eins, dass das hier endete und ich wieder in meiner Zelle sein und schlafen könnte. Aber meine Herren Geschworenen, Sie können nicht einen anständigen, arbeitsamen Menschen, der für eine Minute die Gewalt über sich verloren hat, Sie können ihn nicht einfach in den Tod schicken. Und das für eine Tat, die er, und das ist die sicherste seiner Strafen, ewig bereuen wird. Ich verlange mildernde Umstände. Die Sitzung wurde unterbrochen. Der Anwalt sank erschöpft auf seinen Sessel. Seine Kollegen kamen und schüttelten ihm die Hand. Sie lobten ihn. Ich merkte plötzlich, dass ich während des ganzen Prozesses kein einziges Mal zu Maria hinübergeschaut hatte. Jetzt machte sie mir ein kleines Zeichen, als wollte sie sagen, endlich. Der Gerichtshof kehrte dann zurück. Auf alle Fälle haben wir noch das Gnadengesuch. Aber ich rechne mit einem günstigen Ausgang. Ich glaube, meine Rede hat Eindruck gemacht. Im Namen des französischen Volkes wird der Angeklagte Jean Meursault zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung findet gemäß den Artikeln 12 und 26 der Strafvollzugsordnung auf dem dazu vorgesehenen öffentlichen Platz in Algier statt. Die Hinrichtung ist... Das Gefühl, das ich auf den Gesichtern las, glaubte ich als Hochachtung zu erkennen. Die Gendarmen waren sehr nett zu mir. Der Anwalt fasste mein Handgelenk. Ich dachte an nichts mehr. Angeklagter, haben Sie noch etwas zu sagen? Nein. Ich habe jetzt eine andere Zelle. Von dieser aus sehe ich, wenn ich liege, den Himmel. Was mich im Augenblick interessiert, ist, wie entgehe ich dem Fallbeil? Gibt es einen Ausweg? Die Tatsache, dass das Urteil um 20 statt um 17 Uhr verlesen worden war, die Tatsache, dass es ganz anders hätte ausfallen können, dass es von Menschen gefällt worden war, die das Hemd wechselten, dass es im Namen eines vagen Begriffes des französischen oder deutschen oder chinesischen Volkes erlassen worden war, ließen mich glauben, dass das alles einer solchen Entscheidung viel von ihrem Ernst nahm, aber dennoch musste ich anerkennen, dass von der Sekunde an, in der sie gefällt worden war, ihre Auswirkungen ebenso gewiss, ebenso ernst wurden wie das Vorhandensein dieser Mauer, die mir den Sprung aus dem unversöhnlichen Ritus heraus unmöglich machte. Ich wusste, dass sie mit der Morgenröte kamen. Ich habe mich nie gern überraschen lassen. Wenn Mitternacht vorbei war, wartete ich und lauschte. Noch nie hatte mein Ohr so viele Geräusche vernommen, so zarte Laute erfasst. In gewisser Hinsicht hatte ich Glück, denn niemals hörte ich Schritte. Mama sagte immer, man wäre nie ganz unglücklich. Den Tag über dann dachte ich an das Gnadengesuch. Ich ging immer vom Schlimmsten aus. Mein Gesuch wurde abgelehnt. Gut, dann muss ich eben sterben. Früher als andere, gewiss, aber jeder weiß, dass das Leben nicht lebenswert ist. Es ist einerlei, ob man mit 30 oder 70 Jahren stirbt, denn in beiden Fällen werden andere Männer und andere Frauen leben. Und zwar tausende von Jahren hindurch. Erst mit diesem sich abfinden hatte ich sozusagen das Recht, mich mit der zweiten Hypothese zu befassen. Meine Begnadigung. Das Ärgerliche dabei war, dass ich die Erregung des Körpers, die mir die Augen mit unsinniger Freude füllte, zurückdrängen musste. Das alles wollte überlegt und überdacht sein. In diesem Augenblick betrat der Geistliche meine Zelle. Ich hatte mich schon einige Male geweigert, ihn zu sehen. Ich habe ihm nichts zu sagen. Ich habe keine Lust zu sprechen. Ich sehe ihn noch früh genug. Als er jetzt kam, befiel mich ein leichtes Zittern. Haben Sie keine Angst? Sie kommen doch sonst zu einer anderen Zeit. Es ist nichts dergleichen. Es ist ein freundschaftlicher Besuch. Wissen Sie etwas von meinem Gnadengesuch? Nein. Wollen Sie sich nicht neben mich setzen? Nein. Warum wünschen Sie meinen Besuch nicht? Ich glaube nicht an Gott. Wissen Sie das ganz sicher? Aber das brauchen Sie mich nicht mehr zu fragen. Es hat auch jetzt keine Bedeutung mehr. Man glaubt sich manchmal sicher. Aber in Wirklichkeit ist man es gar nicht. Ja, das ist schon möglich. Ich weiß auch vielleicht gar nicht, was mich wirklich interessiert. Dafür weiß ich aber genau, was mich nicht interessiert. Was Sie sagen wollen, das gerade interessiert mich überhaupt nicht. Vielleicht sprechen Sie so, weil Sie sehr verzweifelt sind. Ich bin nicht verzweifelt, ich habe Angst. Das ist doch ganz natürlich. Gott würde Ihnen helfen. Alle, die ich in Ihrer Lage gekannt habe, wandten sich ihm zu. Ja, das ist Ihr gutes Recht. Sie hatten eben Zeit dazu. Ich mag nicht, wenn man mir helfen will. Und mir fehlt die Zeit, mich für das zu interessieren, was mich nicht interessiert. Mein Freund, wenn ich in dieser Weise mit Ihnen spreche, so geschieht das nicht, weil Sie zum Tode verurteilt sind. Nach meiner Ansicht sind wir alle zum Tode verurteilt. Aber es ist doch nicht das Gleiche. Gewiss nicht. Aber Sie werden einmal sterben, jetzt oder später, und vor der gleichen Frage stehen. Wie werden Sie dann mit dieser letzten Prüfung fertig? So gut oder so schlecht wie in diesem Augenblick. Haben Sie denn keine Hoffnung? Leben Sie mit dem Gedanken, dass Sie vollkommen sterben werden? Ja. Ich bedauere Sie. Das kann doch kein Mensch ertragen. Ich glaube fest daran, dass Ihrem Gnadengesuch stattgegeben wird. Aber Sie tragen forthin die Last Ihrer Sünde vor Gott, von der Sie sich befreien müssen. Nach meiner Meinung ist die Gerechtigkeit der Menschen nichts gegen die Gerechtigkeit Gottes. Mich aber haben die Menschen verurteilt. Aber Sie haben die Sünde nicht von Ihnen genommen. Ich weiß nicht, was Sünde ist. Man hat mich nur darüber belehrt, dass ich schuldig bin. Ich bin schuldig und büße dafür. Und mehr kann man doch nicht von mir verlangen. Sie irren sich, mein Sohn. Man könnte mehr von Ihnen verlangen. Vielleicht tut man das auch. Und das wäre? Man könnte von Ihnen verlangen, dass Sie erkennen. Was erkennen? Aus all diesen Steinen tropft der Schmerz, das weiß ich. Ich habe sie nur immer voller Angst betrachtet, aber in der Tiefe des Herzens weiß ich, dass die Elenden unter euch aus ihrem Dunkel ein göttliches Gesicht haben aufleuchten sehen. Und dieses Gesicht sollen sie erkennen. Och, ich habe diese Mauern schon wochenlang angestarrt. Ich möchte behaupten, dass ich nichts auf dieser Welt besser kenne als sie. Ja, vielleicht habe ich ihr ein Gesicht gesucht, ist aber schon lange her. Dieses Gesicht hatte die Farbe der Sonne und die Flamme des Begehrens. Es war das Gesicht von Maria, Sie kennen sie nicht. Aber ich habe es vergeblich gesucht. Jetzt ist auch das vorbei. Auf alle Fälle habe ich nichts gesehen, was sich aus diesen schwitzenden Steinen hervortat. Darf ich Sie umarmen, mein Sohn? Nein. Lieben Sie denn diese Welt so sehr? Seine Gegenwart bedrückte mich allmählich. Er reizte mich. Ich wollte ihm gerade sagen, er möchte gehen und mich in Ruhe lassen, als er sich mir plötzlich zuwandte. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Ich bin sicher, dass auch Sie sich ein anderes Leben gewünscht haben. Ja, schon, aber das ist genauso unwesentlich, als hätte ich mir gewünscht, reich zu sein oder schneller schwimmen zu können oder ich weiß nicht mehr. Wie sehen Sie denn das andere Leben? Wie? Ein Leben, in dem ich mich an dieses erinnern kann. Ich habe jetzt genug von der Rederei. Aber Gott wird trotzdem... Verstehen Sie doch endlich, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Ich kann Sie nicht mit Gott oder dergleichen vertrödeln, mein Herr. Mein Sohn. Ich bin nicht Ihr Sohn. Sie stehen auf der Seite der anderen. Nein, mein Sohn, aber das können Sie nicht wissen, denn Ihr Herz ist blind. Ich will für Sie beten. Sie sollen nicht beten. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Verbrennen ist besser als verschwinden. Während dieses ganzen absurden Lebens, das ich geführt habe, wehte aus der Tiefe meiner Zukunft ein dunkler Hauch zu mir, durch die Jahre, die noch nicht gekommen sind. Und dieser Hauch, Der machte auf seinem Weg alles gleich. Alles, was man mir in den nicht unwirklichen Jahren, die ich lebte, vorgeschlagen hat. Ja, was betrifft mich dann der Tod anderer? Was die Liebe einer Mutter? Das kümmert mich ihr Gott. Und was das Leben, das man sich wählt? Ein einziges Geschick musste mich aussuchen. Und mit mir Milliarden von Bevorzugten, die sich meine Brüder nennen. Verstehen Sie das? Jeder ist bevorzugt. Es gibt überhaupt nur Bevorzugte. Auch die anderen wird man eines Tages verurteilen. Auch Sie, mein Herr, wird man verurteilen. Na, was liegt denn daran, wenn Sie zum Beispiel wegen Mordes hingerichtet werden, weil Sie beim Begräbnis Ihrer Mutter nicht geweint haben? Ja, verstehen Sie denn das, die Sie selbst verurteilt sind? Sie? Sie? Ach, mein Sohn! Aus! Lass mich aus! Mein Sohn! Herr Pfarrer, um Gottes Willen! Lassen Sie bitte. Als er gegangen war, fand ich meine Ruhe wieder. Draußen standen jetzt die Sterne in der Nacht. Die Geräusche des Landes stiegen bis hinauf zu mir. Düfte aus Nacht und Erde und Salz erfrischten meine Schläfen. Wie eine Flut drang der wunderbare Friede dieses schlafenden Sommers in mich ein. Als hätte dieser große Zorn eben mich von allem Übel gereinigt, mir alle Hoffnung genommen, öffnete ich mich vor dieser Nacht mit ihren vielen Zeichen und Sternen zum ersten Mal der zarten Gleichgültigkeit der Welt. Als ich empfand, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich, da fühlte ich, dass ich glücklich gewesen war und es noch bin. Damit sich alles erfüllt, damit ich mich weniger allein fühle, brauche ich nur noch eins zu wünschen. Viele Zuschauer am Tage der Hinrichtung, die mich mit Schreien des Hasses empfangen. Sie hörten Der Fremde von Albert Camus, aus dem Französischen übersetzt von Guido G. Meister. Es sprachen Robert Graf, Gustl Halenke, Axel Ivers, Ulrich Halenke, Erich Bludau, Hermann Menschel, Heinz Reinicke, Christine Marquardt und andere. Bearbeitung und Regie Rolf Hedrich. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 1961.